HR2 Kultur. Archivschätze. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Silke Hildebrand und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze. Das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Heute möchte ich Ihnen eines der bekanntesten und bis heute beliebtesten Radioformate vorstellen. Der Krimi im Radio. Das Kriminalhörspiel war keine ausgeprägte Gattung in den Anfängen des Radios in Deutschland. Im Gegenteil. Da Radiogeräte in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts teuer waren, versuchte man, das solvente Publikum mit kulturell hochwertigen Sendungen zu begeistern und sendete gerne Theaterstücke und klassische Konzerte. Das änderte sich grundlegend während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Durch die Propaganda der Nationalsozialisten gab es in Millionen von Haushalten in Deutschland ein Radio. Und da nach dem Krieg viele Kulturstätten in Trümmern lagen, wurde das Radio eines der entscheidenden Kulturträger der Nachkriegszeit. Die alliierten Besatzungsmächte richteten 1945 in ihren Zonen jeweils eigene Rundfunkstationen wieder ein und setzten, neben journalistischer Aufklärung, von Anfang an auch auf massentaugliche Unterhaltung, den Krimi. Während zu Beginn hauptsächlich bekannte und klassische Kriminalromane inszeniert wurden, unter anderem von Agatha Christie und Jean Simenon, setzte der größte Sender, der NWDR in der britischen Zone, bald auf Kriminalreihen, die in der BBC gut gelaufen waren. Sie wurden ins Deutsche übersetzt und inszeniert und der NWDR wurde damit eines der Flaggschiffe für Krimireihen in Deutschland in den 50ern. Viele von Ihnen erinnern sich sicher an Paul Temple, die berühmteste und erfolgreichste Kriminalhörspielserie der damaligen Zeit. Paul Temple, Privatdetektiv und Autor, löste mit seiner Ehefrau Steve Fälle, die weniger von der Action geprägt waren als von ihrem feinen Humor. René Deltken und Annemarie Cordes verkörperten lange das berühmte Paar, deren Geschichten sich als wahre Straßenfeger entwickelten und zum Sinnbild der Krimireihe im Radio wurden. Mit Paul Temple, geschrieben von Francis Durbridge, wurde England der Ort für Kriminalgeschichten und alles Englische galt als Garant für gut funktionierende Kriminalreihen. Auch deutsche Autoren nutzten die Popularität der Reihe und schrieben eigene, wie zum Beispiel Gestatten, mein Name ist Cox und Dickie Dick Dickens. Mit dem Erfolg der Reihen blieb es nicht aus, dass man sich auch kritisch mit diesem Massenphänomen beschäftigte. Das Schablonenhafte der Figuren und der Handlung geriet ins Visier junger Autoren, die sich darüber lustig machten. Für die heutige Archivschatzsendung habe ich Ihnen deshalb keinen Paul Temple mitgebracht, sondern eines der schönsten Beispiele für eine humorvolle und kritische Auseinandersetzung mit den Klischees im Kriminalhörspiel. Mit »Der Dackel mit dem Schlapphut« ist dem Autor Hans-Dieter Bowe eine regelgerechte Kriminalgroteske gelungen, die alle Zutaten eines Krimis der Zeit mitbringt. Mitternacht, schweres Donnergrollen, Freitag der 13. Ein alter Lord wartet in seinem Sessel auf seinen Mörder. Eine Verbrecherbande in Schlapphüten, ein hübsches, unschuldiges Mädchen, ein dazugehöriger, fragwürdiger Vater, ein blonder, rechtschaffender Polizist und Verehrer und ein sehr lukratives und urdeutsches Ziel, den Dackel. Das Hörspiel lässt wahrlich kein Klischee der damaligen Zeit aus, überzieht es in humorvoller Weise und lässt es sich auch nicht nehmen, den Hörer direkt anzusprechen und ihn in die Geschichte einzubeziehen. So gibt es den Anruf eines fiktiven Hörers, der sich über die Handlung beschwert und der Erzähler schaltet sich direkt in die Geschichte ein. Doch bei aller Spannung gilt der wichtigste Satz des schönen Mädchens. Ich habe noch nie ein Kriminalspiel gehört, in dem das Gute nicht am Ende doch siegte. Zum Schluss gibt es noch beschauliche Musik und einige Tipps des Erzählers, was der Hörer nach Ende des Stückes machen kann. Damit ist Der Dackel mit dem Schlapphut nicht nur eine hervorragende Persiflage seiner Zeit und eine gelungene Unterhaltung, sondern auch eine Reflexion über das Radio selbst und den fragwürdigen Boom der damaligen Kriminalhörspiele. Hören Sie nun Der Dackel mit dem Schlapphut von Hans-Dieter Bowe, 1955 für den Südwestfunk inszeniert von Günter Bungert und Klaus Friedrich. Es ist Mitternacht. Vor uns, im flackernden Schein des Kaminfeuers, sitzt die zusammengesunkene Gestalt eines Greises. Sein Kopf zittert, während um seine Lippen das verbissene Lächeln ungezählter Enttäuschungen spielt. Hin und wieder ertönt ein hysterisches Kichern. Hören Sie? Dann wieder trommeln seine knöchernen Finger nervös auf der Sessellehne. Da! Eine Tür öffnet sich. Eine schwere, ureichene Tür, wie Sie wohl hören. Eine Kerze in der Hand erscheint ein hagerer Mann. Nur sein ausgemerkeltes Gesicht ist vom Lichtschein gespenstisch erleuchtet. Es scheint, als hätte sich ein wissendes Grinsen um seine schmalen Lippen gelegt. Langsam begibt er sich zu dem Greis, der ihn mit unruhigen Augen anstarrt. Draußen gewittert es. Ein Mann möchte Sie sprechen, Sir. Ein Mann? Sehr wohl, Sir. Ein Mann. So spät noch? Bei dem Wetter. So spät noch, Sir. Ich habe es geahnt, Sips. Sehr wohl, Sir. Wir haben jetzt den 13., Sir. Freitag den 13., wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Wie könnte es anders sein? Mir kam es gleich so unheimlich vor. Freitag der 13. Jawohl, Sir. Führen Sie ihn herein, Sips. Sie brauchen dann nicht mehr aufzubleiben. Schließen Sie alle Türen und löschen Sie das Licht im Haus. Sehr wohl, Sir. Und noch etwas, James. Mein Testament liegt in der Anrichte gleich oben links. Vergessen Sie es nicht. Gleich links. Ich werde es mir merken, Sir. Gleich links. Darf ich nunmehr Lebewohl sagen? Sie dürfen. Sie werden mir in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Und noch etwas. Bei meinem Testament liegt ein Brief an Sir Dandy. Bringen Sie ihn gleich morgen früh in den Verein. Ich werde es nicht versäumen. Ich gehe jetzt, Sir. Der Diener geht. Unruhig rückt der alte Lord in seinem Sessel. Dann trifft sein Blick noch einmal die geliebten Windspiele, die mit gesenktem Kopf unter der Anrichte liegen. Eine Träne stiehlt sich aus seinen Augenwinkeln. Da vernimmt er in der Vorhalle ein eigentümliches Geräusch. Langsam und unaufhaltsam kommt es näher. Dann öffnet sich die Tür zum zweiten Mal. Eine unheimliche Gestalt in einer weiten Pelerine steht in der Öffnung. Ein riesiger schwarzer Schlapphut wirft seinen Schatten auf die gegenüberliegende Wand. Die Zeit ist um, Sir Bounty. Sie haben noch 3 Minuten Zeit. 3 Minuten. Nur noch 3 Minuten. Haben Sie noch etwas zu sagen? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Schön. Es freut mich, dass Sie vernünftig sind. Man hat nicht immer derartig zuvorkommende Kunden. Würden Sie sich bitte auf den Tisch setzen? Ich muss die Formalitäten erledigen. Ich verstehe, ja. Ist es so recht? Danke. Eine Frage. Wo kann ich mir danach die Hände waschen? Man beschmutzt sich so leicht dabei. Dritte Tür rechts. Sehr freundlich. Den Kopf vielleicht noch ein wenig höher. Ja. Ärgerlich. Recht ärgerlich. So geht dann schon seit einem Monat. Wenn das nicht bald aufhört, ist London eine Kleinstadt. Beunruhigend, nicht wahr? Ja, sehr. Der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, ist, dass alle Leichen im Verein Londoner Hundezüchter waren. Und was folgerst du daraus? Dass wir es mit einer Bande zu tun haben. Aha. Jede Leiche trug auf dem rechten Ohrläppchen einen Dackel tätowiert. Immer fanden wir einen kleinen braunen Dackel. Und immer auf dem rechten Ohrläppchen. Der Täter scheint Rechtshänder zu sein. Gut beobachtet. Kombiniere, besteht Zusammenhang. Ja, davon bin ich auch ausgegangen. Außerdem wurde am Tatort jedes Mal ein Mann mit einem schwarzen Schlapphut gesehen. Oh. Die Leichen haben sich nie gewehrt. Es scheint, als hätten sie es erwartet. Und keine Fingerabdrücke? Ach, das ist ja das Frappierende. Die Opfer sind kurz vor der Einsagung beiseite geschafft worden. Niemand weiß, wo die sterblichen Überreste sich befinden. Da ihr ein Arzt zu Hilfe gerufen werden konnte, verschwand das Opfer. Sehr verdächtig. Eben. Eben. Tja. Das Einzige, was wir tun können, ist abwarten. Eben. Eben. Tja. Verdammte Sache, das. Wenn wir wenigstens das Motiv wüssten. Was sagen denn die Hundezüchter dazu? Also schweigen. Sie wollen weiterzüchten, sagen sie. Scheint, dass sie eine Ahnung haben. Aber sie wollen nichts preisgeben. Vielleicht versuchst du es mal bei der Tochter von Sir Walter Dandy. Vielleicht kann sie dir einen Tipp geben. Ihr Vater ist schließlich der Präsident der Züchter. Übrigens, verdammt hübsches Mädel. Das ist gar keine schlechte Idee. Wer es auf alle Fälle mal versuchen. Willst du nicht mitkommen, Herr? Nein, danke. Ich habe für heute schon eine Verabredung, Bob. Okay. Also bis morgen also. Eine sehr, sehr wichtige Verabredung. Daily News! Mord an Lord Bounty! Die Polizei tappt im Dunkel! Leiche aus dem Sarg gestohlen! Das Neueste, das Aktuellste! Das 12. Opfer im Dackelmordskandal! Wer ist der Mann im Schlapphut? Tribune! Wieder die große Mordbeilage! Lustmord oder Sippenrache? Glauben Sie, dass es sich um einen Lustmord handelt? Ach, wo denken Sie hin? Lord Bounty war 83 Jahre. Na, das will heutzutage nichts mehr besagen. Denken Sie an Jim Milloway? Der war 84 und trotzdem... Polizei! Wann wurde bei Ihnen ein schwarzer Schlapphut gekauft? Was heißt Ihr Schlapphut? Seit diese furchtbaren Verbrechen geschehen, kauft doch kein Mensch mehr Schlapphüte. Nur eine alte Dame hat sich gestern einen ganzen Posten kommen lassen. Als Andenken, wie sie sagte. Die anderen wollen nur Bastenmützen, das Stück für 1,6. Wir gehen pleite, wenn das so weitergeht. Wir gehen pleite! Aber, wer wird sich denn so aufregen, meine Herren? Es ist wahr, innerhalb von wenigen Wochen hat unseren gemeinnützigen Verein... ein schwerer Schlag nach dem anderen getroffen. Wir alle stehen vor einem Rätsel. Niemand kann wissen, wer das nächste Opfer sein wird. Ja, aber, meine Herren, bewahren wir doch unsere Disziplin. Ich hoffe, dass die geschehenen Ereignisse niemanden dazu bewegen werden, unseren alteingesessenen Verein zu verlassen. Das Schicksal von Hunderten und Aberhunderten reinrassiger Hunde liegt in unserer Hand. Vom Airedale bis zum Mops ist unsere Devise. Wir dürfen diese Tiere nicht im Stich lassen. In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben, um dem jüngst verstorbenen Mitglied ein gütiges Stillschweigen zu bewahren. Er hat uns 10.000 Pfund hinterlassen. Ich danke Ihnen, meine Herren. Damit beschließe ich die Sitzung. Tauschen wir den Gruß, den schon unser Gründer an dieser Stelle ausstieß, ein dreifaches Wow. Still, Hasso. Der Herr hier tut dir nichts. Nicht wahr? Sie könnten dem lieben Tier nichts zuleide tun. Wie? Nein. Bestimmt nicht. Das ist fein. Hasso ist etwas nervös. Die vielen Verbrechen in der letzten Zeit, das kann ja nicht einmal ein Hund aushalten. Wem sagen Sie das? Miss Margaret. Wie Sie das aussprechen? Ich meine, Sie haben also keine Ahnung, was das Motiv zu dem Verbrechen sein könnte. Nicht die leiseste. Vergessen Sie nicht, dass ich ein Mädchen bin. Ich verstehe. Aber dort kommt mein Vater. Hallo, Paps, da bist du ja wieder. Ja, Kind, da bin ich wieder. Die Sitzung hat etwas länger gedauert. Sir Bounty, und du weißt es ja bereits. Ja. Ich hoffe, du wirst seine Windspiele in Pflege nehmen. Versteht sich. Darf ich dir vorstellen, Paps? Das ist Bob Danger von... Aber Mädel, ich habe dir doch gesagt, du sollst in meiner Abwesenheit nicht mit fremden Leuten... Verzeihung, mein Name ist... Haben Sie gedient? Ja, das heißt, ich... Ihr Name? Bob Danger. Wie bitte? Sie meinen Off Danger? Nein, nur Danger. toll. Erst von der Polizei, Vater. Ach, Sapperlot, kann jeder sagen. Aber Vater, wie kannst du nur? Ruhig, Mädel, das ist Männersache. Ich finde es jedenfalls eigenartig, sich in meiner Abwesenheit an meine Tochter heranzumachen. Hat er dich beleidigt, Kind? Im Gegenteil. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Auf Wiedersehen, Miss Margaret. Vater, hast du nicht deine blonden Haare gesehen? Alles Maske. Wer weiß, ob er nicht zu der Schlapphutbande gehört. Ich habe übrigens einen Brief von Sir Bond bekommen. Es scheint, dass er ihn noch zu Lebzeiten geschrieben hat. Gib mir noch mal meine Brille herüber. Hier ist sie. Nein. Das ist... Was ist dir, Vater? Das ist das Ende. Aber Paps, du siehst plötzlich so bleich im Gesicht aus. Doch nichts Unangenehmes. Nichts. Doch, du hast etwas, ich spür's. Du bist ganz anders als sonst. Sag es mir, Vater, bitte sag es. Das Geheimnis. Was? Das Geheimnis. Ich weiß das Geheimnis. Ich verstehe nicht. Oh, sieh nur, wie du zitterst. Und deine Augen. Ich fürchte, es wird schlecht Wetter geben auf Schloss Kingsmoor. Schlechtes Wetter? Wieso? Die Dackel fliegen so tief. Und wieder ist Mitternacht. Während draußen der Wind durch die menschenleeren Straßen pfeift, während der Nebel seine verhüllenden Schleier über die giebeligen Dächer senkt, sitzen im Kellerraum einer verlassenen Süßwarenfabrik 7 dunkle Gestalten. Der Raum ist nur schwach beleuchtet. Nur ab und zu blitzt eine verwegene Hakennase oder ein zusammengekniffener Mund aus dem Dunkel hervor. Ja, wir Verbrecher, wir müssen immer nur bei Nacht arbeiten. Und immer bei Nebel. Mit Maske. Ein schweres Los. Aber ein schönes. Ist es nicht, als wäre man ganz auf sich selbst gestellt? Ja, das schon. Ja. Ja. Und trotzdem steckt in jedem von uns eine Kinderseele. Die möchte träumen. Wir sind auch mal ehrlich gewesen. Ja, das bedrückt uns alle irgendwo. Nicht wahr? Wir sind auch nur Menschen. Ja. Vom Schicksal verschlagen. Ja. Ist es nicht so? Ja, so ist's. Wünschen wir uns nicht alle ein kleines Haus vor der Stadt mit Blumen vor den Fenstern? Mit einem Garten, in dem ein blond gelockter Knabe spielt, mit einer blitzsauberen Hausfrau, die einen in die Arme schließt, wenn man morgens nach Hause kommt? Ach ja. Dann ist man wieder ganz man selbst. Das ist recht, Kumpel. Gib mir bitte einen Ruhm. Ruhig, Leute. Der Chef kommt. Setz die Schlapphüte auf. Wir sind im Dienst. Achtung! Abend, Leute! Abend, Chef. Setzt euch. Ich habe neue Arbeit für euch. Wenn alles klappt, lasse ich wieder ein paar Mäuse springen. Das letzte Mal ging es ja wie geschmiert. Nummer 1 bekommt noch eine Sondergratifikation. Danke, Chef. Schon gut, nur keine Rührung. Leute, unser nächstes Opfer ist Sir Walter Dandy. Ich erwarte Ihre Vorschläge, meine Herren. Boss, die Sache, die ist über die... Also ich meine, man muss ja vorsichtig sein. Sind keine Arien, Nummer 2. Ich hoffe, ihr seid keine Memmen. So meinte ich das ja auch nicht, Boss. Ich wollte ja nur fragen, nicht, ob man es nicht eventuell so quasi, ich meine, wenn man es vielleicht mit Güte versuchen könnte. Wir sind keine UNO. Merken Sie sich das. Ja. Aber ihr habt vielleicht recht. Wir müssen es haben, um jeden Preis. Wenn Sir Tendy es nicht freiwillig herausgibt, gibt es nur eins. Psst. Ihr wisst schon, Leute. Wir wissen. Es ist übrigens wieder eine Elektrizitätsrechnung gekommen. Betriebsunkosten, kein Wort darüber. Um wieder auf Sir Tendy zurückzukommen, ich habe da schon einen Plan. Nummer 1 wird die Ausführung übernehmen, Nummer 2 assistiert in gewohnter Weise. Der Landsitz Sir Walter Dandys liegt am Moor. Ich denke mir ungefähr Folgendes. Wir haben verstanden, Männer? Also an die Arbeit, wir haben keine Zeit, Mo. Verzeihung, mehr. Bitte? Mehr, Sie haben sich eben versprochen. Unsinn, stören Sie nicht. Wer sind Sie überhaupt? Entschuldigen Sie, ich dachte nur im Interesse der Hörer. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Wenn ich sage Moor, dann meine ich Moor. Ja, bitte, wenn Sie meinen, bitteschön, von mir aus, dann eben Moor. Technik, bitte Moor. Das Geheimnis. Das Geheimnis. Horch, ich bin allein. Wie der Wind gut tut und wie anschmeichelnd alle diese Geräusche sind. Sie werden es nie erfahren, nie. Ich werde es unter dem Druidenbaum vergraben. Druidenbaum ist immer gut. In solchen Fällen. Keiner wird es finden. Nicht einmal meine Tochter. Symbolik über Symbolik. Wenn sie wüsste, wie wahr sie da singt. Aber sie war immer ein aufgewecktes Mädel. Was ist das? So spät noch Gäste? Wenn ich bloß meine Brille hätte. Guten Abend, Herr Dandy. Graben Sie nach etwas Besonderem. Sie sind schreckhaft, Herr Dandy. Sie sollten etwas für Ihre Nerven tun. Wie meinen Sie das? Nein, Sie sollten einen kleinen Ausflug mit uns machen. Ich habe übrigens einen Kollegen bei mir, wenn Sie das beruhigt. Er steht genau hinter Ihnen. Danke, ich bin schlecht zu Fuß. Das macht nichts. Wir sind eingerichtet. Nicht sehr komfortabel allerdings. Das macht nichts. Ich war in den Kolonien. Ich werde mich fühlen. Halt! Was geht hier vor, meine Herren? Komm, du, das Mädel. Marre, du. Ich hörte Stimmen, Papa. Sicher kann ich dir helfen. Nichts da. Nur eine Besprechung. Nichts für Mädchenohren. Das hast du schon einmal gesagt. Verzeih, aber hier geht es um andere Dinge. Siehst du nicht die Schlapphüte? Halt, rühren Sie meinen Vater nicht an. Halt, sag ich. Los, halt die Kleine fest. Schnell. Gern, du. Komm her, du kleine Taube. Nicht doch, Sie Untier. Ja, nehmen Sie Ihre Hände von meinem Körper. Pfui, Sie sind ja ein... Bist du, sei ruhig, du Grete, du. Los, Nummer eins, du, binde den Alten zusammen. Okay. Schnell, Kumpel. Steck ihm das Pergament in den Mund. Knebel ihn. Sonst fängt er mal an zu schreien. Fertig. Gut. Und nun, los. Die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins und unten zerschellt das Gerippe. Ach, lass doch den Unsinn. Also das ist Goethe, falls du es noch nicht wissen solltest. Wie? Schlussvers aus dem Totentanz. Was hat denn der damit zu tun? Wer es nicht fühlt, der wird es nie erjagen. Hä? Herein. Eine Frau möchte Sie sprechen, Herr Kommissar. Eine Frau? Woher wissen Sie denn das? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Sir. Das ist ja sehr witzig. Bringen Sie rein. Der Kommissar lässt bitte. Guten Tag, meine Herren. Sie müssen helfen. Es ist etwas Furchtbares passiert. Sie erinnern sich vielleicht der Unterredung, die wir zusammen hatten. Sehr richtig. Vorhin im Landhaus Ihres Vaters. Draußen am Moor. Apropos Moor. Sie sehen so verschlammt aus. Ja, deswegen komme ich gerade. Mein Vater... Nein, ich kann nicht. Aber bitte setzen Sie sich doch. Es ist nicht angenehm, mit den Schlapphüten in Berührung zu kommen. Woher wissen Sie? Ja, woher weißt du? Stimmt doch, nicht wahr? Es stimmt. Also mein Vater... Ihr Herr Vater? Mein Herr Vater schwebt in höchster Lebensgefahr. Ich kam heute Nacht zufällig in den Garten, als ich ihn in merkwürdiger Gesellschaft antraf. Merkwürdig? Zuvor hatte ich im Vorhof ein merkwürdiges Geräusch bemerkt. Was? Das ist sehr merkwürdig. Eine Gestalt in einer weiten Pelerine und einem großen Schlapphut näherte sich dem Garten. Ja, weiter, weiter, weiter, weiter. Also ich hörte, wie die Gestalt sich dem Garten näherte. Dabei gab sie dieses furchtbare Geräusch von sich. Wissen Sie? Ungefähr so. Da, da ist es wieder. Was denn? Das Geräusch aus dem Moor. Helfen Sie! Schnell, es geht um Sekunden. Na nun. Keine Angst, mein Revolver wird Sie beschützen. Harris, hör auf zu lachen. Los, Licht aus! Wer da? Oder ich schieße. Sehen Sie den Schatten? Licht öffnen! Hände hoch! Aber, Herr Kommissar, ich wollte doch nur fragen, ob Sie was gegen meinen Husten haben. Habt ihr den Alten? Klar, hier ist er. Sieht ganz angegriffen aus, der Ärmste. Ein Kunststück. 60 Kilometer auf dem Fahrradsattel, das sind ja keine Kleinigkeiten. Später, da haben wir den allerdings auf den Gepäckträger geschnürt. Das ging ja nicht mal schneller. Der Bus, der hätte uns ja ruhig einen Wagen bewilligen können. Das musst du schon mir überlassen, Nummer 2. Oh, Verzeihung, Chef, ich wusste nicht, dass Sie schon hier sind. Habe von dem Ausgang der Sache bereits gehört. Hatte übrigens einen kleinen Zwischenfall. Ich dachte schon, einer von euch hätte sich einen Scherz erlaubt. Ah, da ist ja unser Sorgenkind. Nehmt ihm die Fesseln ab, Kinder. Er ist schon ganz blau geworden. Und nun zur Sache. Wo ist das Geheimnis? Chef, wir haben... Es ist... Wo ist das Geheimnis, habe ich gefragt. Chef, die Sache ist die... Ich meine... Was denn, was denn? Habt ihr das Geheimnis oder nicht? Nein. Nein? Nein. Das heißt, ja, indirekt meine ich. Was heißt das? Er hat es aufgefressen. Wer? Lord Dandy. Aber die Geschichte, die war nämlich so bloß, ne? Also wir hatten unsere Taschentücher vergessen und weil dort der Alte so schrie und also seine Tochter, die war auch so bockig und... Ja, da haben wir eben, also da haben wir das Pergamentpapier, das haben wir zusammengeknillt und haben sehr Dandy den Mund damit also gestopft. Ruhe! Und weiter! Ja, eben, und unterwegs, also ich meine, während der Fahrt, da muss es sehr Dandy, also Stück für Stück, eben auf, ich meine, also verzehrt haben, nicht? Als wir hier ankamen, da war es jedenfalls weg. Ganz ist es ja noch nicht verloren, Chef. Ich meine, wenn man etwas wartet, eventuell, also dass der da quasi vielleicht dann das Pergament. Immerhin bestehen Aussichten. Legt ihn einstweilen aufs Eis, Leute. Zweimal täglich herausnehmen und füttern. Ich hoffe, er hat eine gute Verdauung. Ruhe! Aber gebt ihm keine scharfen Sachen. Wir müssen abwarten, ihr versteht. Geht in Ordnung, Boss. Nummer 1 und Nummer 2, ihr meldet euch in 10 Minuten bei mir. Ja. Mit sauberen Taschentüchern möchte ich mir ausbitten. Jawohl, Boss. Jawohl, Boss. Ah! Meine lieben Hörerinnen und Hörer, soeben ist leider das Magnetophonband gerissen. Es scheint, dass die Belastung zu stark war. In diesem Zusammenhang machen wir darauf aufmerksam, für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, dass wir für etwaige Beschwerden auch telefonisch, und zwar unter der Nummer 1955, zu erreichen sind. Ja, bitte, wer ist da? Schmitz, Anton Schmitz. Sagen Sie mal, wenn ich abends den Empfänger anstelle, dann erwarte ich Beschaulichkeit und Belehrung. Man will schließlich etwas mitnehmen. Wo zum Beispiel werden in diesem Machwerk Szenen geboten, wie sie das Leben schreibt? Wo bleibt das Edle, das Menschliche? Irgendwo wollen wir doch was Positives mit in unser Bett nehmen. Denken Sie bitte mal darüber nach, ja? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Schmitz. Meine lieben Hörer, wir werden uns diese Kritik natürlich zu Herzen nehmen. Sehr zu Herzen sogar. Und bringen deshalb nun eine überaus menschliche Szene, wie sie dem Leben nicht feiner abgelauscht werden konnte. Bitte beachten Sie das schöne Geigenmotiv. Ja, Frau Doktor, seit ich Ihre vorzügliche Irolsalbe benutze, fallen meine Narben wie Blätter vom Leib. Auch den Puder benutze ich täglich. Und siehe, die Einschussstellen sind kaum noch mit dem bloßen Auge zu erkennen. Mein Kind, jahrelange Erfahrungen in Verbindung mit alter Tradition haben dieses kleine Wundermittel zu einer rechten Erholung für die Menschheit gemacht. Aber nun mal etwas ganz anderes. Draußen wartet ein junger Mann mit einem Blumenstrauß auf Sie. Ich wusste, dass er kommen würde. Führen Sie ihn herein, bitte. Kommen Sie nur herein. Hier liegt unser kleiner Sonnenschein. Bob. Margaret. Eine Stimme sagte mir, dass Sie kommen würden. Ja. Und alle Blumen für mich. Nur eine Kleinigkeit. Das ist schön. Gerade Narzissen habe ich so gern. Schon gut. Margaret, als Sie damals zu uns ins Polizeibüro kamen, war alles ein Irrtum. Die Gestalt auf dem Flur war niemand anders als unser altes Faktotum, ein ehemaliger Sergeant. Er geht am Stock und wollte mich nur um eine Hustentablette bitten. In der Schießerei wurde glücklicherweise niemand verletzt, außer dir, Verzeihung, außer ihm. Lass mal. Findest du nicht, dass wir irgendwo zusammengehören? Mag sein. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Und nun sind wir miteinander verbunden. Im Kampf um deinen Vater. Was macht denn der Gute? Lebt er noch? Ja, wir wissen noch nichts Genaues. Aber wir suchen unermüdlich. Es muss etwas Schönes darum sein, so immer für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Auf Leben und Tod. Eine Arbeit wie jede andere, Kind. Aber die Gefahr... Wir alle lösen uns eines Tages auf. Da hast du auch wieder recht. Und deswegen will ich dir helfen. Bitte sage nichts. Ich bin nicht die kleine verzogene Tochter, für die du mich vielleicht hältst. Komm, gib mir die Hand drauf. Hier hast du sie. Wir müssen meinen Vater finden. Ich werde am besten gleich mit dir kommen. Aber du wirst dich erkälten. Gleich wir. Wenn es um Großes geht, muss man eine Grippe in Kauf nehmen. Du bist ein tapferes Mädel. Wusstest du eigentlich, dass damals bei der Schießerei im Polizeibüro dein Freund Harris auf mich geschossen hat? Damn! Das sage ich mir auch, Boss. Irgendjemand muss den Hebel verstellt haben. Er ist schon ganz steif gefroren. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr den Kühlschrank nur auf mittlere Temperatur stellen sollt. Sie haben gesagt, dass wir ihn wie üblich auf Eis legen sollten. Wir dachten, damit er sich besser hält. Natürlich habe ich das gesagt. Aber ich habe auch gesagt, zweimal täglich herausnehmen und füttern. Ist das geschehen? Jawohl, Chef. Und? Und? Ich meine, ist irgendetwas geschehen? Habt ihr... Ihr versteht doch... Nein. Zum Donnerwetter, ihr Ratten! So etwas Dummes. Also noch nicht. Stattdessen liegt Sir Tandy hier als Eisstange herum. Bitte nicht schlagen, Boss. Nicht du, was ich will. Los, nehmt ihn heraus. Legt ihn neben den Ofen. Aber vorsichtig, sonst splittert er. Okay. Los, Kumpels, legt einen Lappen unter. Er kaut schon etwas. Ich sehe schon, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen den Alten auf andere Weise dazu bringen, das Geheimnis preiszugeben. Wenn es ihm gut nicht geht, dann eben... Jawohl, Chef. Jawohl. Wir werden diesmal ernst machen, schätze ich. Die Unterhaltungskosten sind mir sowieso zu hoch. Die letzte Elektrizitätsrechnung betrug über 20 Pfund. Außerdem noch die Verpflegung. Man müsste den Betrieb auf Gas umstellen. Unsinn! Ich habe eine Idee. Herr Ruhigleiter, der Chef hat eine Idee. Ja. Macht das Dynamit bereit. Soviel ich weiß, hat Sir Dandy eine reizende Tochter. Ich weiß nicht, Bob. Da ist irgendetwas, das mich unruhig macht. Meinst du wegen Harris? Vielleicht ist es das. Mir ist so kalt. Deine Finger sind wie Eismädel. Wie es Paps wohl geht. Ich habe so eine Ahnung, Bob. Und du willst wirklich gehen? Ja. Aber der Anruf war anonym. Bedenk die Gefahr, in die du dich vielleicht begibst. Ich werde trotzdem gehen. Oder hast du Angst um mich? Sag ja, Bob. Ja. Das wird mir Mut geben. Ich bin fest entschlossen. Und was Harris betrifft, so habe ich ihm von Anfang an nicht getraut. Er hatte einen so unsteten Blick. Ich wusste von Anfang an, dass er kein richtiger Kommissar sein konnte. Wieso? Weil er keine Pfeife raucht? Das gab mir die Gewissheit. Du bist ein kluges Kind. Aber sei vorsichtig, Margaret. Wenn dir etwas passieren würde, ich wüsste nicht, was ich täte. Keine Angst. Ich habe noch kein Kriminalspiel gehört, in dem das Gute nicht am Ende doch siegte. Gab den Ausschlag. Völlig auf sich allein gestellt, begibt Margaret sich in die Höhle des Löwen. Konnte sie ahnen, dass der anonyme Anruf sie in die sichere Falle lockt? Nein, sie ahnt es nicht. Mit aufrecht klopfendem Herzen, nur noch von dem Gedanken an ihren greisen Vater beseelt, begibt sie sich nach Soho, wo unter einer Gaslaterne eine düstere Gestalt sie erwartet. Es ist Harris. Der Mann mit dem Doppelleben. Und dann bricht es über das Mädchen herein. Was können ihre kleinen Fäuste gegen die muskulösen Arme des Verbrechers ausrichten? Während es vom Tower 12 schlägt, bereiten sich im Schlupfwinkel der Gangster unheimliche Dinge vor. Wir haben uns mit dem Mikrofon an den Tatort begeben, um unseren Hörern einen Eindruck aus nächster Nähe zu vermitteln. Bitte verhalten Sie sich still und husten Sie nicht. Vor uns... Auf dem Holztisch in der Mitte des Raumes liegt die Gestalt Sir Walter Dandys. Dicke Fesseln umschnüren seinen mageren Körper. Nur seine rollenden Augen zeigen an, dass noch Leben in ihm ist. Das haben Sie nicht erwartet, Sir Dandy. Ihr reizendes Töchterchen will Ihnen einen Besuch machen. Vater! Vater! Ein entzückendes Wiedersehen, nicht wahr? Schade, dass es nur so kurz sein wäre. Was wollen Sie damit sagen? Können Sie nicht das Dynamit unter den Tischen sehen? Ihnen zu Ehren habe ich eine dreifache Ladung genommen. Sie wollen doch nicht etwa... Genau das! Los, Männer, bindet die Kleine! Nein, das werden Sie nicht tun, Sie Unhold! An die Arbeit, Männer! Lassen Sie die Hände von meinem Leib! Ich sag sie immer, Chef. Los, los, komm, gib schon deine Patschhändchen her! Lassen Sie mich los! Hände her, oder? Da haben Sie sie! Oho, diese Kleine zeigt Temperament! Halt still, du Metze! Nun, Sir Dandy, werden Sie Ihr Geheimnis jetzt preisgeben? Sehen Sie diese entzückende Weckeruhr in meiner Hand? Hören Sie, wie sie tickt? Eine schöne, präzise Uhr, nicht wahr? Echte Wertarbeit. Sie ist durch ein Kabel direkt mit dem Sprengstoff verbunden, mit dem Sprengstoff, der sich hier unter dem Tisch befindet. Sir Dandy, Sie lieben doch Ihre Tochter. Sie haben noch 7 Minuten Zeit, Sir Fendi. Das Schweigen wird Ihnen nichts nützen. Es muss ein eigentümliches Gefühl für Sie sein. Sind Sie schreckhaft, Sir Dandy? Hören Sie doch auf, Herrs. Lassen Sie das Mädel aus dem Spiel. Sie brauchen mir nur das Geheimnis anvertrauen. Oh, Sie sind ein Unmensch. Sie kann doch nichts dafür. Ich fürchte nur, das wird die Uhr wenig interessieren. Noch 5 Minuten. Lassen Sie mich überlegen. Noch 4 und eine halbe Minute. Sprich nicht mehr mit ihm, Vater. Wie Sie wünschen. Ich lasse Sie jetzt allein. Wenn Sie es sich noch anders überlegen, brauchen Sie nur zu rufen. Eine reizende Tochter. Ich gehe jetzt. Schade. Außerordentlich schade. Vater. Mein Kind. Ich bewundere dich. Bist du mir böse? Wir werden gemeinsam drüben sein. Ich habe Bauchweh. Das Pergament liegt mir im Magen. Bald ist es vorüber. Noch 3 Minuten. Ein Blick auf die Uhr. Es stimmt. Genau 3 Minuten noch. Wir werden jetzt diese kleine Spanne benutzen, um uns mit dem Mikrofon direkt zu den Opfern selbst zu begeben. Vielleicht gelingt es uns, noch ein letztes Wort von Ihnen zu erhaschen. Verzeihung, wenn ich störe, aber ich habe einige Fragen, die unsere Hörer vielleicht interessieren. Sie sind also Sir Walter Dandy, wenn ich mich nicht irre? Ja. Sie sind 83 Jahre. Das kann man wohl sagen. Ein schönes Alter. Meine Hörerinnen und Hörer, wie er den rüstigen Greis hier so liegen sieht, sollte es kaum für möglich halten, noch so viel seelische Kraft vorzufinden. Wir Dandys wissen zu sterben. Ganz richtig. Sir Dandy, Sie können uns sicher ein paar Hinweise geben, welche das Dunkel und das Geheimnis etwas aufhellen, denn darum geht es hier ja wohl. Ja, darum geht es. Sie können es ruhig dem Mikrofon anvertrauen, es hört sowieso keiner mehr zu. Also, das ist nämlich das Geheimnis der... Bitte? Auch etwas lauter, bitte, Sir Dandy. Das Geheimnis der fliegenden Dackel. Wie bitte? Das Geheimnis der fliegenden Dackel. Ach so. Ja, natürlich, ja, das Geheimnis der fliegenden Dackel, ja. Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, dass es sich dabei um einen Kreuzungsversuch handelt. Erraten. Ach, haben Sie doch bitte die Güte, Sir Dandy, und erklären Sie uns das noch einmal genauer. Also, wie würde das vor sich gehen? Man nimmt erstens einen... Aber die Erklärung dauert länger als 3 Minuten. Oh, Donnerwetter, jetzt hätte ich ja beinahe vergessen. Ich darf mich jetzt wohl verabschieden. Nochmals vielen Dank, Sir Dandy, und alles Gute, alles Gute. Vielen Dank für Ihre aufschlussreichen Worte. Meine Damen und Herren, noch 1 Minute. Genau 60 Sekunden. Der Zeiger der Uhr bewegt sich unaufhaltsam vorwärts. Nur noch 50 Sekunden jetzt. Noch 45 Sekunden. Noch 40 Sekunden. Hören Sie, wie die Uhr tickt? Bitte hören Sie doch. Es ist ein erbarmungsloses Geräusch. Stellen Sie Ihr Gerät bitte auf Zimmerlautstärke, nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn. Jetzt noch 20 Sekunden. Margaret wendet den Kopf. Noch einmal treffen Ihre Augen die Gestalt Ihres Vaters. Ein letzter Blick noch. Ein wirklich allerletzter Augenblick. Hören Sie die Uhr? Beim Gongschlag ist es genau. Hören Sie? Na nun, was ist denn das? Was ist jetzt schon wieder los? Bob, das ist Bob. Es ist zu spät, Mädel. Nein, so schießt nur Bob. Ja, so erbricht nur Bob. Margaret! Wie kommst du denn her? Das weiß ich selbst nicht, du Süße. Die Uhr, schnell, Bob, die Uhr. Kombiniere, man wollte euch in die Luft sprengen. Die Uhr, Bob, die Uhr, nicht schütteln. Diese hier? Aber die steht doch. Sie steht? Rettung in letzter Minute. Das war der Schuss aus dem Hinterhalt. Kommissar, wir haben Harris gefunden. Bravo, bring sie her. Hier herein, Bursche, und keine Faxen. Jahrhundertend. Ein freudiges Treffen, nicht wahr? Kommissar Harris. Nehmen Sie die Hände hoch, wenn Sie mit mir sprechen. Darf ich mir eine Zigarette anzünden? Bitte. Halt, Streichholz weg, Harris, sind Sie wahnsinnig? Halt, sage ich, das Dynamit, halt! Tut mir leid, Junge. Pflicht ist Pflicht. Macht nichts, Junge. Mit mir ist es aus. Ich hatte Pech, Bob. Zuerst wurde ich aus der Bahn geworfen. Sekt, Weiber, Klavier. Und dann kam ich auf die Spur des Geheimnisses. Ich wollte es haben. Ich wollte... Dackel, Bob. Die fliegenden Dackel. Das war mein Wunschtraum. Ich habe niemand getötet. Niemand, nein, niemand getötet. Sie liegen alle im Eiskeller. Ich hätte deine zukünftige Frau niemals derartig bedroht, aber die Unkosten für die Aufbewahrung der Vorgänger von Sir Dandy, die Unkosten waren so groß. Die Rechnungen für den Strom und dann die Raten für die vielen Kühlschränke. Ich musste zu dem Geheimnis kommen. Ich musste zu dem Geheimnis kommen, verstehst du? Der Gangster schließt die Augen. Eine kurze Zeit noch blickt Bob auf ihn nieder, dann wendet er sich zu Margret, die ihm beglückt in die Arme sinkt. Auch der alte Lord hat sich inzwischen erhoben. Er reicht dem Paar seine Hand und sagt ganz schlicht und ohne Pathos: Tja, ja, so spielt das Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, genau wie das Böse soeben sein Ende gefunden hat, hat auch unser Spiel ein Ende gefunden. Nehmen Sie jetzt bitte ein heißes Bad, 1 bis 2 Kopfschmerzentabletten und in besonders schlimmen Fällen einen nassen Lappen um den Kopf. Tja, das wäre eigentlich alles. Was soll man noch weiter dazu sagen, nicht wahr? Die Moral, ach, die Moral der Geschichte, meinen Sie? Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Nein, das tut mir leid. Wenn ich über alles nachdenken sollte, was ich hier sprechen soll, und das ging ja schließlich zu weit, das kann man ja nicht verlangen, ich bin ja schließlich nur Sprecher, nicht wahr? Verzeihen Sie. Übrigens, beinahe hätte ich es vergessen. Der Autor lässt sich entschuldigen. Er ist zu Fuß nach Frankreich. Sie hörten »Der Dackel mit dem Schlapphut« von Hans-Dieter Bowe. Es sprachen Margit Käthe Jennecke, Bob Herbert Fleischmann, Sir Bounty Ernst Ehlert, Sir Walter Dandy Kurt Elvenspoek, Harris Hans-Ernst Jäger. Mitglieder der Schlapphutbande: Stefan Buschewski, Otto Ernst Lund, Karl Steuer und Hans Timmerding. Erzähler: Hans Goguel und viele andere. Technische Realisation: Hans Lehner. Regie: Günter Bungert und Klaus Friedrich. Eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1955. Das war Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Heute über den Krimi im Radio. Die Sendung sowie das vorgestellte Hörspiel können Sie in unserem Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek nachhören. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Hörspiel haben, dann hören Sie doch morgen, Sonntag um 22 Uhr auf unserem Hörspielsendeplatz den ersten Teil des Hörspiels Anne Lister von Angela Steidele in einer Inszenierung von Luise Vogt. Alles hier auf hr2 und zum Nachhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Thank you.